und herzlich willkommen beim E-Government Podcast. Heute wieder frisch aus den Faxgeräten der öffentlichen Verwaltung, die Monatsschau. Ja, herzlich willkommen zur 128. Ausgabe des E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe heute drei Gäste dabei. Einmal den Andi. Hallo Andi. Hallo zusammen. Und Ingo, hallo Ingo. Hallo. Und hallo Peter, ich grüße dich. Hallo zusammen, hallo Andi, mal was ganz Neues. Genau, den Andi, den kennt er wahrscheinlich noch nicht, obwohl aufmerksame Hörer des Podcasts den kennen wahrscheinlich. Aber sagst du zwei Worte zu dir? Ja, ich bin Softwareentwickler, auch im öffentlich-rechtlichen Kontext in dem Fall. Und er kennt mich vielleicht schon, weil ich mal so eine Folge hier geschnitten habe. Das stimmt, so, aber du warst auch schon Gast. Ja. Stimmt, das war ich auch schon. Mehrfach? Ich bin mir nicht sicher. Genau. Okay, heute wieder Monatsschau und wir beginnen mit der Monatsrückschau und ich darf gleich anfangen und zwar digitale Autozulassung soll einfacher werden. Ja, die digitale Zulassung von Kfz ist ja inzwischen schon eine ganze Weile lang möglich, ich würde sogar sagen einige Jahre. Aber hier wird jetzt tatsächlich auch was am Prozess verändert. Und zwar soll es zukünftig möglich sein, sein Fahrzeug unmittelbar, nachdem man es digital neu zugelassen hat, nur mit diesem Bescheid schon bewegen zu dürfen. Also man kann das Auto zulassen und muss nicht warten, bis man die entsprechenden Plakettenträger bekommt, sondern man kann direkt losfahren. Man hat die Kennzeichen und die Plaketten kriegt man dann später. Also man darf dann bis zu 10 Tage fahren mit dieser quasi Zwischenregelung oder Erlaubnis. Ja, ansonsten wird sich da nicht viel ändern. Es wird auf jeden Fall immer der Personalausweis nötig sein, um sein Auto zuzulassen. Und ja, schön, dass man im Prozess noch ein bisschen was getan hat. Dann gebe ich direkt weiter zum nächsten. Ganz kurz, ich bin mal gespannt, wie Ordnungsämter und Polizei damit umgehen werden. Ja, die halten da ganz einfach keinen Neuwagen mehr an. Vielleicht. Oder man legt seine Anmeldung aufs Armaturenbrett. Genau. Ja, Peter, du bist der Nächste. Mit allen Daten. Okay. Ja. Ich habe eine recht nette Geschichte und zwar, also der Bayerische Rundfunk hat eine Sendung, die heißt Quer und die haben einen, also in der Sendung einen Animationsfilm gebracht. Der ist auch auf YouTube vorhanden und den bringen wir auch in den Shownotes und da wird also dargestellt, wie das bei der Arbeitsagentur abläuft, wenn E-Mails einlaufen. Nämlich die Arbeitsagentur erhält also eine E-Mail und dann wird die E-Mail ausgedruckt und dann wird sie per Papier zum Scanzentrum transportiert, damit sie dort auch wieder gescannt werden kann, inklusive Leerseiten und allem drum und dran. Dann kommt bei dem Scanvorgang ein Paginierstempel und ein Barcode drauf. Und dann landet das Ganze in der E-Akte. Der Grund ist es, genau dieser von mir schon erwähnte Paginierstempel, also quasi ein Datumstempel. Und dieser Datumstempel soll also den Einlauf sozusagen nachweisen durch diesen Prozess, also durch das Ausdrucken, Weiterleiten, über die Posteinlaufstelle physikalisches Transportieren. Dauert es aber manchmal auch 1-2 Tage oder übers Wochenende. Und dann kommt natürlich auch noch der falsche Datumstempel mit auf. Das ist also sehr kurios. Rein theoretisch könnten die Sachbearbeiter auch direkt in die digitale Akte drucken. Und zwar sogar entweder nur die E-Mail oder nur das Attachment oder beides. Und dann wird auch das Druckdatum vom System dokumentiert, aber das widerspricht halt dem vorgesehenen Prozess und deshalb können die das oder dürfen die das nicht so machen, sondern müssen das also ausdrucken und wieder neu einscannen. Ich bin aber gespannt, ob das Papier dann auch aufgehoben wird, nochmal abgeheftet. Im Bundesarchiv. Genau. Sie werden drauf kommen, Peter, oder? Ja, okay. Hoffentlich nur temporär. Gut, ich mache mal weiter. Die Diskussion darüber, wie das mit dem OZG auch gesetzlich weitergehen soll, die ist vielfältig. Wir haben untereinander hier auch schon viele Diskussionen gehabt, auch in der Öffentlichkeit. Der NKR, also der Normenkontrollrat, hat seine Position veröffentlicht. Die drei Kernforderungen, die daran gestellt werden, sind zum Teil überdeckend mit anderen. Da komme ich noch gleich dazu. Insgesamt wird kritisiert und hier vom Normenkontrollrat im Speziellen, dass es keine Verbindlichkeit mehr gibt. Also man möchte durchaus wieder Fristen haben und man möchte am liebsten eigentlich auch einen Rechtsanspruch verankert sehen. Das mit den Fristen ist immer so eine Sache. Wir haben jetzt gesehen, wie eine Frist gesetzt war und sie hat sicherlich auch einen gewissen Druck erzeugt, aber sie ist ohne Konsequenz nicht eingehalten worden eigentlich. Einen Rechtsanspruch zu diskutieren, finde ich sehr interessant. Der Normenkontrollrat fordert dies. Ansonsten die zwei anderen Punkte gehen in die Richtung, dass man hier die Standardisierung als eins der Hauptprioritäten sieht und zum dritten die begonnene Zentralisierung, dadurch, dass man der FITGO ganz viele Aufgaben mittlerweile übertragen hat, eben weiter vorzuschreiten und die FITGO zu einer sogenannten Digitalisierungsagentur aufzubauen. Das ist die Sicht des Normenkontrollrats. Zum gleichen Thema haben auch die Abgeordneten zum Teil, also meistens eben die Digitalexperten der einzelnen Parteien Stellung bezogen. Auch hier kommt vor allen Dingen von den Grünen, aber auch aus anderen Richtungen immer wieder die Forderung nach einem Rechtsanspruch. Die Grundidee ist, dass wenn Verwaltung Gefahr läuft, verklagt zu werden dafür, dass sie etwas nicht umgesetzt hat, dass das eben mehr Druck erzeugt als ein Termin. Auch die Vitaco hat sich dazu positioniert. Hier geht es im Wesentlichen oft darum, dass gesagt wird, lasst uns einfachere Schritte, erreichbarere Ziele definieren und auch umsetzen. Die Vitaco hat sich sowohl zum OZG als auch zum Register- und Modernisierungsgesetz ganz ähnlich positioniert. Insgesamt Anfang des Jahres, ich glaube, Thorsten, du hast mal irgendwann gesagt, das ist für Anfang des nächsten Jahres geplant, ne, genau. In Kraft zu treten. Also wir werden, denke ich, dieses Jahr noch viele Diskussionen darüber führen. Es ist aber deutlich erkennbar, dass der Umgang mit dem Thema, glaube ich, dahingehend geändert werden möchte, oder ich sag mal, die Akteure, die sich jetzt gemeldet haben, das ändern möchten, dass wirklich richtige Verbindlichkeit entsteht. Andi, würdest du mit dem nächsten Thema weitermachen? Ich hätte noch eine Frage. Könnt ihr mir so als Laie in dem Bereich erklären, was macht denn der Normenkontrollrat? Das ist ein beratendes Gremium, hat das irgendwas zu entscheiden und wo hängt das denn dran? Also der Normenkontrollrat, der hängt jetzt beim Justizministerium, der hing früher direkt im Bundeskanzleramt und das ist so ein beratendes Gremium. Die machen zum Beispiel auch das neue Digitalcheck, da kümmern die sich auch drum. Okay, also einfach so Experten, die dann halt Positionspapiere schreiben und ja, okay. Ja, wenn du ein Gleichnis möchtest, dann würde ich fast sagen, oft läuft das gerade so, wie wenn der Bundesrechnungshof Dinge kritisiert. Ja, okay. Sie würden natürlich, glaube ich, sehr viel mehr im Voraus beraten und mitgestalten. Oft bleibt ihnen aber immer nur im Nachhinein zu kritisieren. Da okay, ist das der Normenkontrollrat ist nach meinem Verständnis ein Gremium, das insbesondere die Abgeordneten beraten soll. Und es geht im Wesentlichen immer um die Folgen eines Gesetzes und die Beratung erfolgt normalerweise eigentlich im Gesetzgebungsverfahren. Und das, wo sie sich da im Digitalbereich einbringen, das ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so das ursprüngliche Kerngeschäft. Aber ich lese diese Dinger vom Normenkontrollrat halt wahnsinnig gern, weil es da halt immer darum geht, wie weit die Gesetzgebung sozusagen Wirkung zeigt. Genau, ich hatte auch schon einige Sendungen mit dem Normenkontrollrat. Dann habe ich die nächste Meldung. Wartungsarbeiten bei Bund ID. da waren für den 22. Februar diesen Jahres von 9 bis 17 Uhr Wartungsarbeiten angesetzt. Stattgefunden haben es anscheinend nicht. Wir wundern uns, dass es irgendwie 8 Stunden braucht, ein Update auszuspielen und warum man das, wenn es lang braucht, nicht einfach nachts irgendwann macht. Aber naja, also mich wundert es vor allem, dass es so lange dauert. Ja, ich werde gesagt, die haben das auf dem Test gesehen, doch alles zu automatisieren und dann schwenkt man halt rum. Ja, also, aber wir wissen auch nicht, wie, warum die das so lang ansetzen. Genau, und wir haben heute gerade nachgeschaut, also just in diesem Moment haben wir nachgeschaut, die ID Bund ist immer noch die alte, obwohl man auf dem Testsystem schon das neue sehen kann. Und wir haben die Testsystem-URL erraten. Im ersten Versuch. Genau, also die neue ID Bund sieht echt schick aus. Hat auch so ein paar Darstellungsprobleme gefixt, sagen wir so. Ja, ist auf jeden Fall besser als vorher, ja. Ist responsive geworden? Ja, nicht nur. Okay. Du hast auch gerade gesehen. Nee, hab da ohne mich gemacht. Okay. Dann mache ich weiter mit dem nächsten. Und zwar unser Mitpodcaster Christian, der es sich heute entschuldigen lässt. Wahrscheinlich lässt er sich auch entschuldigen, auch genau aus dem Grund, den ich jetzt hier gerade anbringen möchte. Der war mit seiner Firma Public Plan auf dem Karneval in Düsseldorf. Und zwar nicht einfach nur so, sondern die haben einen gigantischen, schicken Wagen zum Thema Verwaltungsdigitalisierung gemacht. Also ich werde mal versuchen, noch ein paar Bilder mit in die Shownotes reinzuschieben. Echt schicker Laden und schön angesprochen, wie das Thema Verwaltungsdigitalisierung angegangen werden soll. Ich habe dazu auf Mastodon einen Kommentar gelesen, der gesagt hat, er versteht gar nicht, wie man den Witz auslassen konnte, dass man einen Wagen darüber macht und hinten dran schreibt, ist leider nicht fertig geworden. Das stimmt. Ah, hätte man hinten so ausfranzen lassen sollen. Genau, aber schade, dass Christian, erstmal gute Besserung und ja. Das nächste Mal kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen. Und ich mache gleich weiter. Ach nee, der Andi macht weiter. Ja genau, und zwar der IT-Ausschuss der Stadt München, der Landeshauptstadt München, wie sie immer so genannt betonen, hat zwei Dinge beschlossen. Und zum einen richtet er einen Open-Source-Hub, also es ist wohl ein Team aus anfangs 4, später dann 2 Mitarbeitern, die sich halt dran zum kümmern, dass auf GitHub oder GitLab mal jemand da ist, der den Leuten hilft, ihr Zeug zu Open Sourcen. Zum anderen soll wohl auch ganz viel Code, der jetzt so entwickelt wird, von Anfang an Open Source entwickelt werden. Und der zweite größere Teil ist dann ein Open Source Sabbatical. Also da kann man sich dann als Entwickler der Stadt oder auch von außen dann auf jetzt, sie probieren es jetzt mal mit 2 Dingern aus, ab Q3, wenn ich das verstehe, bewerben, um dann halt seinen Lohn von der Stadt zu bekommen, aber halt für ein Open Source Projekt voll arbeiten zu können. Ja, finden wir gut, oder? Das finden wir gut. Und wir machen gleich weiter mit dem Thema Zusammenarbeit. Und zwar hat die FITCO zur Zusammenarbeit aufgerufen. Und zwar bei den EVA-Mindestanforderungen. Und ich finde, die machen das ganz gut. Die machen das hier auf Open Code, im Open Code Repository. Und man kann da tatsächlich Änderungswünsche einreichen und mitarbeiten an der Verbesserung der Mindestanforderungen. Ich finde, das ist ein guter Schritt und es ist auch eine gute Möglichkeit, das Open Code Repository auch noch für Dinge zu nutzen, die nicht unbedingt mit Programmieren zu tun haben. Ist es auf Open Code oder auf GitHub? Nee, auf Open Code. Ah. Das heißt aber, es ist nicht öffentlich, sondern nur für Leute, die in der Verwaltung tätig sind. Nee, es ist öffentlich. Open Code ist öffentlich. Es kann sich jeder auf Open Code registrieren. Es können allerdings nur Projekte hochgeladen werden oder gestartet werden von Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung. Oder wenn man eingeladen wird in so ein Projekt. Und das ist einfach eine GitLab-Instanz an der Stelle? Das ist eine GitLab-Instanz, ja. Wird aber auch in den nächsten Monaten weiter ausgebaut. Also mein Account wurde noch nicht freigeschalten, aber ja, mal schauen, ob sich das jetzt einfach geändert hat. Dein Account wurde noch nicht freigeschaltet, dann rufen wir hier auf, nee. Bitte den Account freischalten. Ja. Gut, dann übernehme ich. Hessen versucht, einen neuen Weg zu gehen. Die EVA-Leistungen werden für die Kommunen für 2 Jahre kostenlos sein. Der Betrieb ist natürlich nicht kostenlos, aber die Kosten übernimmt das Land. Man möchte, glaube ich, die letzten Hindernisse aus dem Weg räumen, damit das in die Fläche kommt. Ein bisschen fraglich bleibt natürlich, ob die Kommunen sich auch nach den 2 Jahren das leisten können, aber insgesamt natürlich ein mutiger Vorstoß und zu begrüßen. So, dann schließe ich die Monatsrückschau ab. Eine weitere positive Nachricht ist, dass auch Sachsen-Anhalt, also der GAFDA, dabei getreten ist. Jetzt sind es 15 von 16 Bundesländern. Das Saarland scheint noch zu überlegen oder eine andere Strategie zu haben. Aber insgesamt sehen wir, dass es Früchte trägt. Die GAFDA ist in die FITCO überführt worden. Wird auch geleitet von einer Person, die wir hier alle sehr respektieren. Und ja, jetzt suchen Sie neue Leute, wenn ihr im Bereich Open Data euch überlegt zu engagieren, wird bezahlt, die suchen Mitstreiter, ihr findet die einschlägigen Stellenausschreibungen auf den Portalen und auch bei der FITCO selbst. Ich denke, da gibt es viel zu tun und es ist auch eine interessante Aufgabe. Ja, vielen Dank. Und dann leite ich direkt weiter zu einer unserer Lieblingskategorien, die OZG-Leistung des Monats oder die OZG-Leistungen des Monats. Ingo, du darfst gleich weitermachen. Ach ja, danke. Also ich kündige jetzt auch nur eine an, weil die ist noch gar nicht public gegangen oder öffentlich gegangen. Ich fand an dem Projekt oder an der Maßnahme bemerkenswert, dass wir hier jetzt mal in der Öffentlichkeit vorab Informationen haben und auch eine Private-Beta-Phase wohl gemacht wird. Es handelt sich um die Energiekostenpauschale für die Studenten. Die soll dann eben online beantragbar sein unter der URL oder Domain einmalzahlung200.de. Ich kündige das nur mal an. Wir werden das nochmal im Detail sicherlich uns anschauen, wenn es dann losgegangen ist. Ich glaube, es soll irgendwann Mitte März losgehen. Und der Andi wird das aber als sein Spezialthema nachher nochmal ein bisschen technischer beleuchten. Deswegen nur eine Ankündigung und Thorsten macht mit der echten Nachricht weiter. Naja, die echte Nachricht, das ist eine Pressemeldung. Der Datenservice öffentlicher Einkauf bündelt veröffentlichungspflichtige Bekanntmachungen zur Vergabeverfahren von Bund, Ländern und Kommunen an zentraler Stelle, um Bietenden den Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen zu erleichtern. Der Service steht nun zur Nachnutzung bereit. Also Ausschreibung. Ausschreibung. Wir konnten uns auch nicht wirklich einen Reim draus machen, aber das ist neu. Das ist die Pressemeldung. Dann kommen wir zum Thema. Kannst du mir kurz erklären, was... Ja? Kannst du mir kurz erklären, was Nachnutzung bedeutet? Nachnutzung. Nachnutzung bedeutet, dass es einer entwickelt und andere das auch benutzen dürfen. Also Nutzung. Ja, aber danach. Ja, nachdem die Begrifflichkeit ist. Hat sich hier in diesem einer für alle Kontext so eingeschliffen. Ah, okay, verstehe. Grundsätzlich soll das eigentlich immer interpretiert werden, als du kannst einfach einen Account haben, du kannst es aber auch selber betreiben. Genau. Ich mache weiter mit dem Thema FitStore. Da hat sich nichts getan. Da sind immer noch tagesaktuell 29 Leistungen drin. Was aber dazu gekommen ist, ist eine ziemlich umfangreiche Excel-Liste mit den ganzen kommenden Leistungen. Also ich lese die Liste nicht vor. Die sollte man sich mal anschauen, weil da stehen auch die Status drin und das ungefähre Datum, wann die dann verfügbar sind. Das Excel ist auch auf der Webseite verfügbar, oder? Das ist auch da verlinkt im FitStore. Nur ein Stück weiter runter scrollen. Alles klar. Der nächste Punkt ist auch wieder von dir. Der nächste Punkt ist auch von mir, und zwar OZG der Sport. Und ich bin ein bisschen verärgert. Ich wollte ja eigentlich im Laufe des Jahres so den Status Go Live in Umsetzung und in Planung in den Shownotes veröffentlichen, so dass man sieht, wie sich das monatlich verändert hat. Das geht jetzt nicht mehr. Aber auf der anderen Seite bin ich auch froh, weil das neue OZG-Dashboard sieht echt schick aus. Das ist jetzt wesentlich besser lesbar. man kann jetzt auch wesentlich besser nachvollziehen, wie viele Leistungen tatsächlich auch wo verfügbar sind. Und es ist nicht mehr so, dass wenn eine Leistung in irgendeinem hinteren Kuhkaff zur Verfügung steht, dass es dann als umgesetzt gilt, sondern man sieht jetzt tatsächlich, wie viele Leistungen sogar bis auf Landkreisebene runter zur Verfügung stehen zur Nutzung. Also einfach mal anschauen und das Thema OZG-Dashboard immer mal im Auge behalten. Wir würden es ja gut finden, wenn das, die APIs, die das Dashboard verwenden, auch im Datenportal, das wir vorhin hatten, also im GovData, sie kennen, mit eingetragen werden, ja, so als Open Data. Das ja, ist das wäre schön, selber dann können wir noch andere Dashboards bauen. Ja. Vielleicht gibt es ja noch andere Dashboards. Vielleicht ist das auch so, ne? Oft erlebe ich das, wenn man das fragt, dann sagt einer, das gibt es. Du weißt bloß immer nicht, wo. Hm? Die API sieht man ja, wenn man sich den Browser genauer anschaut, was das Dashboard so tut, aber das halt auch als zu dokumentieren, sodass man das sich nicht selber raussuchen muss, wäre halt ganz schön. Ja. Gut, die API-Änderung hat auch schwerwiegende Folgen gehabt für die Berliner Spitzenposition, verbrieft von der EU, beste Digitalstadt der Welt. Der Welt war es, glaube ich, ne? Ja. So, also ihr habt es vielleicht gemerkt, ich bin heute einer bayerischen Übermacht sitze ich gegenüber. Sie versuchen alle sehr Hochdeutsch zu sprechen. Deswegen obliegt mir nämlich aus lauter Bescheidenheit der bayerischen Fraktion hier zu sagen, dass also die Änderung dieser Dashboard-API offensichtlich auch dazu geführt hat, dass man neu zählt. Bayern ist auf einmal die Nummer 1. Herzlichen Glückwunsch. Danke, aber eigentlich ist ja anerkennen. Ja, eigentlich ist ja der Bund Platz 1, weil die haben alles umgesetzt. Ach, der Bund, okay. Na gut, also ich werde mal gucken, was man an API-Änderungen beantragen kann. Vielleicht sind wir dann beim nächsten Mal auch, also ist dann Berlin wieder Nummer 1, mal gucken. Ist ja immer so, wer schreibt, der bleibt. Ne? Hm. Nee, aber die API sollte ja gleich bleiben, nur halt die Auswertung kann man ja vielleicht nochmal anpassen oder sowas. Ja, das ist einfach durchblockiert oder sowas, ja. Alternative Darstellungsform. Du bist dabei. Also das Dashboard Digitale Verwaltung verweist jetzt auf Bayern an Spitzenpositionen. Ich glaube, die zweite Position nimmt Hessen ein. Ein bisschen Konkurrenz in der Umsetzung schadet nie. Vielleicht ist das auch ein Ansporn. Ja, macht nicht so ein Bayern München draus, ne? Oder? Das habt ihr eigentlich vor, oder? So ein jetzt jährlichen Evergreen, so wer ist Nummer 1? Bayern. Na gut. Ja, das Dashboard ist ja auch sehr in Blau und Weiß gehalten. Ja? Ja, wir sind kurz vor der Landtagswahl, also kurz vor einem halben Jahr, aber das ist ja kurz vor der Wahl quasi und da muss man schon nochmal schauen, was man da pushen kann. Der Wahlkampf ist schon deutlich spürbar. Stimmt, unser ist durch, hat sich nichts geändert. Na, ich bin ja mal gespannt, wie viel von diesen Podcasts, die da jetzt aufgepoppt sind, nach der Wahl auch weitergehen oder dann plötzlich wieder verschwinden. Oh, naja. Ich habe ja noch einen Podcast vergessen, den ich noch empfehlen wollte. Aber den empfehle ich nur in den Shownotes. Bayerischen Podcast. Aber das ist gerade eine gute Überleitung zur nächsten Kategorie. Und zwar zu den Podcast-Empfehlungen. Und zwar sind zwei große neue Podcasts aufgetaucht. Und zwar der eine heißt Proud to be Public Sector. Ich habe die erste Folge schon mir angehört. Die sind ganz, ganz interessant. Sollte man sich anhören, sind auch zwei erfahrene Damen aus der öffentlichen Verwaltung, die hier Erfahrungen mitbringen und mit entsprechenden Gästen sprechen. Und dann hat auch die E-Government Computing, die Zeitschrift, die eigentlich jedem bekannt ist, hier aus der Branche, auch einen Podcast gestartet und der heißt Unbürokratisch. Da ist auch die erste Folge raus, kann man auch gut anhören. Ja, dann mache ich mal weiter. Ich habe eigentlich die Rubrik ein bisschen zweckentfremdet, weil Also mein Hinweis wäre eigentlich mehr auf einen Instagram-Kanal, nämlich von dem Dominik.artifex. Und das Interessante ist dort, dass der, also der macht immer so nette Shorts zu verschiedenen Themen, aber er macht auch eine ganze Menge zu Themen, die die Behörden und insbesondere die Digitalisierung in Behörden ein bisschen so auf den Arm nehmen. Und das ist eine ganz nette Abwechslung, eine ganz nette Unterhaltung. Man kann die auch zum Beispiel in Besprechungen oder in Schulungen oder sonst was zur Auflockerung der Situation mal zwischendurch zeigen. Also das ist total nett und das war einfach mal der Hinweis. Der Link ist in den Shownotes. Genau, vielen Dank. Und jetzt kommen wir zu Ingos Thema. Wieso sagst du das so an? Also, weil es so ist. Wir haben ja beim letzten Mal auch schon gespielt. Ich präsentiere mal ein paar Fragen und frage die Experten, in dem Falle die bayerischen Experten. Schuldig, wenn ich da heute drauf rumreite. Und zwar hatten wir in den Nachrichten gehört, dass der Normenkontrollrat sich positioniert hat, dass die Politik sich positioniert hat. Und es gibt jetzt auch einen ganz konkreten Vorschlag, und zwar für das Thema Digitalcheck. Wir haben ja geklärt, dass der Normenkontrollrat am liebsten ja im Vorfeld beratend tätig ist. Und die Digital Service GmbH des Bundes hat also einen Vorschlag vorgelegt, den man auch nachlesen kann, den man auch ausdrucken kann und den man auch ausfüllen und dann an den Normenkontrollrat übergeben kann. Ich denke mal, wirklich ein erster Vorschlag ist, darüber kann man diskutieren, das wollen wir heute auch mal machen, wie ein solcher Digitalcheck ganz konkret aussehen könnte. Das Papier, das sie rausgebracht haben, das ist gar nicht mal so lang, enthält auch 5 Prinzipien, die, das schlagen sie vor, jeder, der ein Gesetz herausbringt, der eine solche Planung der Umsetzung macht, sich jemand stellen sollte, auch Antworten dafür finden sollte. Und sie haben dort auch eine Form dafür vorgeschlagen, wie das an den Normenkontrollrat übergeben werden könnte. Und ich würde die 5 mal kurz mit euch durchgehen und einfach um kurze Antworten bitten, was ihr davon haltet. An Nummer 1 haben sie die digitale Kommunikation gestellt. Damit ist nicht nur der E-Mail-Austausch gemeint, sondern ganz allgemein der Datenaustausch zwischen Behörden und Bürgerinnen. Im Detail sagen sie hier vor allen Dingen, die Medienbrüche sollten vermieden werden und technologieoffene Ansätze gewählt werden. Kriegt da einen Daumen hoch von euch? Oder hat da kriegst du einen Daumen hoch, definitiv. Mir fehlen hier noch die Standards. Ja, die kommen, oder halt, also, die kommen später. Aber ja. Ich meine, das sind ja Dauerbrenner bei uns. Also die Medienbrüche vermeiden und dann der andere Punkt ist ja Schriftformerfordernisse, ja. Vermeiden, Nachweispflichten vermeiden und so weiter. Also das heißt, nochmal, die Rolle des Normenkontrollrats ist ja genau Bürokratieabbau. Also in den Gesetzen dafür zu sorgen, dass nicht so viel Bürokratie entsteht und das im Vorfeld in der Beratung sozusagen in das Gesetzgebungsverfahren mit einfließen zu lassen. Und da sind ja Schriftformerfordernisse, Nachweispflichten, Medienbrüche sind ja unsere Klassiker quasi, über die wir immer wieder stolpern und das sind immer wieder die Hindernisse. Und deshalb ist das also sicher ein ganz entscheidender Punkt. Und das ist ja diese Hölle, dass wir dieses Normenscreening seit Jahren machen bezüglich der Schriftformerfordernisse und dass wir dieses Zeug nicht rauskriegen. Also dass die Ministerien und so weiter, die dann wirklich zugestehen müssten, dass man auf das verzichtet, dass die halt irgendwie an ihren alten Prozessen hängen. Und da ist, glaube ich, so ein Blick von außen sehr sinnvoll an der Stelle. Ja. Würde man da jetzt erwarten, dass es auch konkrete Empfehlungen geben, also zum Beispiel für Kommunikation zwischen Behörden untereinander, halt Fit Connect oder irgendwie so? Oder ist es eher ein politisches Gremium, was keine technischen Empfehlungen oder gibt? Also der Normenkontrollrat berät Entscheidungsträger. Also das geht in dem Fall nicht um technische Dinge vorrangig, sondern damit die Gesetze halt entsprechend so verabschiedet werden, dass sie mit möglichst wenig Bürokratie auskommen. Ja. P, Peter, ich schließe mich da an. Ich glaube, die Schriftform erfordert ist von diesen Punkten der strittigste. Alles andere ist, glaube ich, mittlerweile im Konsens. Ja, wobei, was ist am Schriftform? Also, dass es in der Verwaltung und insbesondere in der Ministerialverwaltung Leute gibt, die auf das Thema nicht abfahren. Also, das ist mir schon klar. Oder die es nicht loslassen können. Das, okay, ja Gott, dann sind wir uns völlig einig. Ja. Gut, kommen wir zu Punkt 2. Das ist die Wiederverwendung von Daten und Standards. Die Frage kam eben schon. Bestehende Daten sollen genutzt werden. Register sollen sich untereinander abgleichen dürfen. Das Once-Only-Prinzip ist natürlich genannt. Und relevante Standards und Richtlinien sollten recherchiert werden. Können wir das? Ich kann das nur begrüßen, so wie es da steht. Und prinzipiell haben wir das meiste davon auch schon. Und auch das Thema Once-Only ist, glaube ich, nicht so schwer, wie alle immer denken. Es fehlt uns einfach nur hier die logische Verknüpfung, vor allen Dingen der Register beziehungsweise die Abfragemöglichkeiten. Und hier kommen wir auch wieder zurück auf das Thema Standards. Also was ich sehr interessant finde, und da habe ich schon den Eindruck, dass ich eine Veränderung sehe, das ist ja diese Aussage, dass auch die erforderlichen Daten dann im Gesetzgebungsverfahren halt entsprechend geregelt werden müssten. Und das hat man ja sehr deutlich gemerkt bei den ganzen Dingen in dem Corona-Kontext, dass da immer wieder, wenn Daten erfasst worden sind, die auch explizit immer wieder genannt worden sind in den, sage ich mal, Rechtsvorschriften, ganz allgemein, ob es jetzt Verordnungen oder Gesetze waren, aber die sind allgemein, also sind immer wieder genannt worden, und das ermöglicht uns dann halt auch die Nutzung dieser Daten sehr gut, weil dann das völlig unstrittig ist, und insofern ist das, also gerade der Weg, die erforderlichen Daten gleich über den Gesetzgebungsprozess quasi mitzugeben, das finde ich total interessant. Und ich sage nochmal, was ich schon öfters erwähnt habe, die FITCO hatte ja auch die Idee, die Prozesse, also die sollten ja abstrakt beschrieben werden, und in dieser abstrakten Beschreibung wollte man ja ursprünglich direkt aus dem Gesetzgebungsverfahren sozusagen die Prozesse, die Datensätze und das alles ableiten können. Und ich sehe halt an der Stelle, da ist ja so ein kleiner Schritt in diese Richtung schon, glaube ich, gegeben. Ein bisschen gefährlich finde ich, dass wir immer, wenn wir sehr viel technische Festlegungen im Gesetz drin stehen haben, dann ärgern wir uns Jahre später. Bei den Daten ist es, glaube ich, völlig klar. Bei den Standards und bei der Vorgabe bestimmter konkreter technischer Dinge bin ich immer, das ist so eine Gratwanderung irgendwie. Aber kann man da nicht einfach so einen Platzhalter machen, wie schaut auf die Seite bei der FITCO, da steht dir jeweils aktuelle Empfehlung oder sowas? Ich glaube, den Stand hat die FITCO noch nicht, ne? Also man kann das, glaube ich, noch nicht vergleichen mit einer technischen Richtlinie, die das BSR herausgibt. Ja, das andere, was man halt so ein bisschen, was mir so ein bisschen fehlt, ist halt, also ja, klar, irgendwie APIs, wo man sowas abholen kann. Aber als Bürger wünscht man sich natürlich dann auch, dass man sieht, wer es abgeholt hat. Ja, um so wie es jetzt in den skandinavischen Ländern üblich ist, ja. Also ich war ein halbes Jahr in Schweden im Ausland, und wie die das da machen, da kommst du halt an Gesundheitsdaten zum Beispiel einfach so ran. Aber wenn es jemand abgerufen hat, der es nicht abrufen dürfte, dann verliert er halt seinen Job oder sowas. Genauso wie du halt dann siehst, wenn deine Nachbarn bei dir irgendwas nachgeschaut haben. Das fehlt mir hier so ein bisschen, ja, dass ich dann halt, wenn von mir als Bürger irgendwo was gespeichert ist, dass ich auch sehe, welche Behörde sich das abgeholt hat. Ja, vielleicht ist es aber auch mit dem dritten Prinzip gemeint, das möchte den Datenschutz und die Informationssicherheit gewährleisten. Im Grunde genommen, das, was du beschrieben hast, Checks and Balance, wäre eine Idee. Ja, also das, was da steht, ist ja an, also diese Aussage ist ja an sich nichts Besonderes, nichts Neues, dass ich Datenschutz und Informationssicherheit gewährleisten muss. Der Unterschied ist aber das Ganze ist ja unter diesem Digital-Check-Thema. Und das heißt, dass es an der Stelle eben um das Thema bei Design geht. Also das heißt, dass wirklich die Dinge von Anfang an berücksichtigt werden und nicht erst dann am Schluss. Also oft ist es ja so, dass Datenschutz und Informationssicherheit dann nachgezogen wird, wenn man kurz bevor man live gehen will. Und an der Stelle geht es ja darum, dass es bereits im Gesetzgebungsverfahren sozusagen in die richtigen Weichen Stellungen läuft. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied da. Und da finde ich es natürlich sehr gut, wenn man das von Anfang an mitdenkt. Ja, da kann ich auch immer nur nicken. Ist eigentlich wie beim Umweltschutz. Ne? Wir versuchen halt da irgendwie beim an der Wurzel quasi schon halt Dinge zu verhindern und nicht später irgendwie Pflaster oder Filter drauf zu kleben. Ne? Punkt 4 ist klare Regelungen für die digitale Ausführung finden. Lies ich hier so ein bisschen in die Richtung, es muss Arbeitsanweisungen und Prozessanweisungen für die handelnden Personen in der Verwaltung geben. Wenn Thorsten, ihr geht auch so vor, ihr gießt es in Software und dann wird es so gemacht. Naja, wir gießen das zwar in Software, aber so wie das Reingießen ist es ja gesetzlich vorgeschrieben. Also die Prozesse sind ja schon vorgeschrieben. Hm. Ja, aber sind da wirklich in den Gesetzen dann so Prozessablaufdiagramme drin oder wie muss ich mir das vorstellen? Naja, nochmal an der Stelle wieder immer den Anker ins Gesetzgebungsverfahren reinsuchen. Und deshalb geht es halt an der Stelle um das, dass man sicherstellt, dass das nicht nur eine theoretische Idee ist, sondern dass das dann auch in der Praxis, im Arbeitsalltag und im Prozess auch entsprechend digital umgesetzt werden kann. Und das haben wir ja oft schon gemerkt. Also diese ganzen Dinge, also ich sage jetzt, wir werden gleich über die Einmalzahlung dann vielleicht nochmal diskutieren. Das sind halt genau typische Beispiele. Da hat sich jemand ein Gesetz überlegt, ohne nachzudenken, ob man das in der Praxis dann auch wirklich im Prozess vollziehen kann. Und das ist halt an der Stelle jetzt, also dass man sagt, okay, eindeutige, klare Regelungen, die aber auch dann mit technischer Unterstützung vollzogen werden können. Ja. Klingt ein bisschen wie, spiel's mal selber durch, ne? Und halt sowas wie Schriftverordnung ist nicht reinschreiben, wenn es nicht unbedingt notwendig ist oder sowas, ja. Ja. Gut, last but not least, Automatisierung ermöglichen. Ich kenne da, glaube ich, kaum niemand, der dagegen wäre. Das, was Maschinen machen können, sollen sie machen. Na, das, was mich halt wieder so stört als Informatiker mit dem Fach E-Technik, dass halt der Begriff Digitalisierung hier wieder total undefiniert ist. Ja, für mich ist das halt eigentlich, ich nehme einen Wert aus dem Kontinuum und führe ihn in den diskreten Wert über. Also mach aus was Rundem irgendwas Eckiges, vereinfacht gesagt. Und hier ist ja eigentlich die digitale Transformation gemeint, ja, dass ich halt meine Prozesse automatisieren kann. Und deswegen finde ich das ein bisschen redundant an der Stelle, den 5. Punkt. Weil digitale Verarbeitung heißt für mich, dass ich es automatisieren kann. Ja, sofern ich nicht irgendwie nur wieder Papiere einscanne oder PDFs in E-Mail-Post verschicke, ja. Ja, Sie sprechen auch den ethischen Punkt hier an, dass also, wenn Entscheidungen gefällt werden, dass Transparenz gemacht werden muss, wie die Software da arbeitet. Wie steht ihr zur KI? KI ist der nächste Begriff, den benutzt, eine komplett andere Definition dahinter hat. Ja. Ja. Also ich persönlich bevorzuge den Begriff Machine Learning und für Automatismen sollte man halt eher klare Logik benutzen, anstatt irgendwie einem Modell zu zeigen, was es tun soll und sich dann zu wundern, wenn es was Falsches macht. Ja. Aber wir haben ja gerade oben gesagt, der Prozess sollte schon im Gesetz drin sein und dann ist es ja eigentlich nur so eine Art Programmiersprache, nur es hat Juristendeutsch und kein JavaScript oder sowas. Ja. Gut, also das ist der Vorschlag. Es gibt noch ein bisschen was Visuelles auf der Seite, wo man dann was malen kann. Ich glaube, hier soll vor allen Dingen die Kommunikation zum Normenkontrollrat unterstützt werden. Vielleicht finden wir ja bei den vielen Gästen, Thorsten, mal jemand, der das tatsächlich gemacht hat. Wäre mal spannend zu hören. Ja, ich habe noch ein paar Anfragen laufen beim Normenkontrollrat. Ja, Sieht nämlich aus ein bisschen wie dieses sehr bekannte Business Modeling Übersichtspapier, was sie da auch noch zu rausgegeben haben. Bin mal gespannt, was sie sagen, wie sie das finden. Wobei, was ich ja schon interessant finde, ist, der Normenkontrollrat ist ja in seinen Empfehlungen sehr stringent. Also die fordern ja im Großen und Ganzen immer dieselben Sachen und die bei allen Gelegenheiten. Also wir haben das vorher, die Kritik am OZG gehört. Es gab Aussagen zur Registermodernisierung und jetzt hier auch wieder zu dem Digitalcheck. Und im Großen und Ganzen hört sich das eigentlich immer nach denselben Forderungen an und im Großen und Ganzen bleiben die ihrer Linie ziemlich treu, allerdings in einer Art und Weise, wo ich sagen muss, da kann ich gut mitgehen. Also das sind alles Dinge, wo ich auch sage, naja, die legen genau den Finger in die Wunden, die auch wichtig sind und wo man was tun müsste. Also von dem her, ich bin immer wieder begeistert von den Dingen, die der Normenkontrollrat hier vorlegt. Also mir gefällt das immer wieder sehr gut. Ja, ich denke, dann sind wir mit dem Thema geendet. Okay, dann übernehme ich wieder. Ich habe zwei Dinge mitgebracht, die mehr in die Kategorie, Arbeitshilfen oder sowas fallen. Das ist einmal Kolibri. Kolibri ist ein schöner Name, steht für Komponentenbibliothek für die Barrierefreiheit. Das Ganze wird herausgegeben vom ITZ-Bund. Geworben hat interessanterweise die Firma Nortel, die da offensichtlich mitgearbeitet hat. Und es geht um das, dass Kolibri also eine umfassende Sammlung barrierefreier Webkomponenten ist, die also die WCAG-Standards und die BEV-Vorgaben da umsetzen. Das ist eine Referenzimplementierung und die kann auf das Corporate Design jederzeit angepasst werden, ohne also die Barrierefreiheit da zu beeinträchtigen. Das Ganze ist Open Source und ist über GitHub verfügbar und ist auch in einer European Union Public License Version 1.2, in dem Fall keine 2er Version, verfügbar und das kann man halt einfach verwenden quasi und für die eigenen Zwecke nutzen und das ist, glaube ich, ein sehr attraktives Angebot. Die Links haben wir auch da. Ich würde es jetzt nicht ganz extrem ausführen und würde gleich zum nächsten Thema kommen. Halt, stopp, ich will noch was ergänzen. Und zwar hat sich da jetzt auch gerade eine Arbeitsgruppe gegründet, die Arbeitsgruppe Kern, weil das Designsystem Kolibri ist ja hauptsächlich für die Bundesverwaltung entstanden und es hat sich eine Arbeitsgruppe gegründet, ausgehend von der Dataport. Wie gesagt, die Arbeitsgruppe heißt Kern, die aber genau darauf aufsetzt und hier Standards oder Standard-Design-System schaffen möchte für die Landes- und Kommunalverwaltungen. Ja, und das Ganze ist nicht nur irgendwie so eine Art Dokument, in dem steht, wie man es macht, sondern wirklich eine echte Komponenten-Library, die du sowohl für statische Webseiten als auch für React, Angular, was auch immer es da gibt, in Next.js, Solid, das schaust du einmal nicht hin, findet sich ja wieder so ein nächstes Web-Framework heutzutage, aber das scheint immer das, was man heutzutage so benutzt, alles dabei zu sein. Also wenn man mal eine Webseite generiert, da ist auch ein Generator mit dabei. Einfach mal ausprobieren, glaube ich. Ja. Okay, und dann hätte ich ein weiteres Thema, das auch so mehr sich mit dem Thema Unterstützung befasst, ist aber gar nicht so besonders neu. Es geht nämlich um die UPO. Wir haben alle ein bisschen geschmunzelt über den Begriff. Das bedeutet Unterstützung der Projektorganisation. Es geht eigentlich noch um die OZG-Umsetzung, das heißt der Beschluss des IT-Rats, der war schon im September 2020, auf den das Ganze beruht und da gibt es auch ein paar einzelne Umsetzungen schon. Letztendlich geht es an der Stelle darum, dass Organisationen, die halt nicht so viel Erfahrung in der Projektorganisation haben, dass die besser unterstützt werden oder extern unterstützt werden quasi. Und da gibt es dann 6 Handlungsfelder, die Programmkoordination, Multiprojektmanagement, Informationsmanagement, Wissenstransfer, Kooperation und Reporting. Und da werden quasi Leute zur Verfügung gestellt, die dann hier auch mithelfen können, unterstützen können. Das Ganze ist aber im Moment bezogen auf Bundesbehörden. Beispiele, wo das schon umgesetzt war, war das Eisenbahnbundesamt, die Künstlersozialkasse, Bundeszentrale für politische Bildung. Und das Vorhaben soll noch bis Ende dieses Jahres laufen. Was aber interessant ist, es werden in dem Zusammenhang ja Werkzeuge entwickelt. Und auch wenn die sozusagen die tatsächliche persönliche Unterstützung stark ausgerichtet ist auf Bundesbehörden, kommen natürlich diese Werkzeuge, diese Leitfäden, die da entstehen, auch weiter nutzen, also in der Bundesverwaltung weiter nutzen, aber die stehen natürlich auch sonst für andere Verwaltungen zur Verfügung und können auch verwendet werden. Und wir haben die auch, also wir verlinken die auch, diese Leitfäden, und die kann man quasi dann weiter nutzen und die stehen zur Verfügung. Und der Ingo schmunzelt schon, weil er sich die auch angeschaut hat. Entschuldigung, ich bin gerade auf diesen Widgets hängen geblieben. Ich komme gleich zu dem Thema, aber nur mal kurze Anmerkung. Ihr kennt bestimmt diesen Aufkleber CSS is awesome, und dann läuft dieses awesome raus aus dem, okay, Andi nickt, also Developer kennen das. Es gibt so ein paar von solchen Momenten auf dieser Seite. Insgesamt, die haben das alles richtig gemacht, aber Darstellung in responsive ist hart. Es gibt auch ein paar kleine Schmunzler hier drauf. So, du hast die, wie hieß die Abkürzung nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. UPO, Unterstützung der Projektorganisation. Ja, Unterstützung der Projektorganisation. Ich habe auch drauf geklickt, gibt es so ein paar Downloads, wo man sich halt gut informieren kann. Und unter anderem findet sich dort übrigens ein Weg, wie man solche Prozesse aufmalen kann, und die verwenden die freie Software Draw.io. Das heißt, sie haben eine Empfehlung ausgesprochen, mit diesem Tool eine Komponentenbibliothek zu benutzen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Aus dem Alltag, den ich so erlebe, kenne ich dieses Tool als sehr hilfreich und toll. Eine Empfehlung. Haben wir eine Gemeinsamkeit? Ja, und wenn man sich darüber informieren will, geht's relativ einfach. Da gibt's auch ein Video, das ist auf der Seite verlinkt, ist aber auch auf YouTube zur Verfügung, und das führt einfach so ein bisschen in das Thema ein, wie es funktioniert und so, ist eines dieser klassischen Animationsvideos, aber ist ganz nett gemacht und bringt in 2-3 Minuten einen auf den Punkt. Ich find's ja witzig, dann kann man sich auch Kanban-Vorlagen in Excel runterladen. Muss ich nachher mal ausprobieren. Aber ja. Okay, Andi, dann würde ich an dich übergeben, oder? Ja, dann kommen wir zu dem Thema, das ich jetzt geerbt habe. Naja, wir hatten es vorhin in den Nachrichten. Einmalzahlung200.de ist momentan eine reine Webseite, die halt informiert über den Prozess, den sie vorgesehen haben. Wie gesagt, wer von euch hat sich den Prozess insgesamt angeschaut? Soll man das einfach kurz mal erzählen, wie es momentan da steht? Also wir haben irgendwie Studenten oder von Unis oder auch von Berufsschulen, richtig? Mhm. Genau. Auszubildende. Die müssen irgendwie gewisse Anforderungen erfüllen. Die müssen halt einmal in Deutschland wohnen. Die müssen irgendwie zum 1. Dezember 2022 einer Hochschule oder eben einer Ausbildungsstätte angemeldet beziehungsweise immatrikuliert gewesen sein, und genau, die BOS-Fachschülerinnen oder Fachschülerinnen haben noch 2-3 weitere Anforderungen an der Stelle, und das heißt, dieser erste Teil wird irgendwie damit abgefrühstückt, dass die Leute dann einen Zugangscode bekommen, der sie sozusagen erstmal berechtigt. Dann haben sie sich irgendwie einen Schritt überlegt, dass man das nicht doppelt und dreifach beantragen kann, indem man halt die Identität nachweist. Und da haben sie jetzt irgendwie auf die Bund-ID zurückgegriffen. Und dann hast du irgendwie den Online-Zugang davon, sozusagen. Du hast diesen Online-Antrag, den du jetzt hier irgendwie ausfüllst. Und am Ende kriegst du das Geld dann von der jeweiligen Behörde, die in deinem Bundesland dafür zuständig ist, zu überweisen. Habe ich das so richtig zusammengefasst von den Anforderungen her? Ja, klingt so, wie es gerade diskutiert wird. Ja, du gibst eine Bankverbindung an. Dieser Code ist tatsächlich dazu da, überhaupt an das Formular später ranzukommen. Ja. So, wenn ich jetzt sowas baue, ja, also wenn ich jetzt den Architektenhut aufsetze für so einen Dienst, ja, und wir haben ja vorhin diese fünf Paradigmen, ja, wie würde man sich das dann nachlesen, überlegen, also, dass es den Zugangscode braucht, ja, da gibt es eigentlich gerade bei Hochschulen gibt es eigentlich eine deutschlandweite, gibt es das Deutsche Forschungsnetzwerk, das hat auch so einen Identifizierungsdienst, ja, wo du dich halt sonst bei Bibliotheken oder Dinger anmeldest. Das hätte jetzt grundsätzlich, wenn du jetzt gerade Student bist, könntest du es einfach anbieten, ja. Ist technisch sogar das gleiche wie bei der Bund-ID darunter, also dieses Sammelprotokoll. Damit hättest du schon auch die Identität, ja, bis halt auf die Sonderfälle, weil kann natürlich sein, dass Leute mehrfach immatrikuliert sind. Dann könnten sich die ja in der Theorie das doppelt abholen oder sowas. Das heißt, eigentlich könntest du dann 1 und 2 zumindest für Unis schon mal zusammenwerfen. Den Online-Antrag, da wissen wir halt jetzt nicht, speichern die Daten da zentral oder leiten sie nur durch? Wäre natürlich toll, wenn sie da irgendwie FitConnect einsetzen würden, um es an die Dinger zuzuliefern, an die lokale Behörde, die dafür zuständig ist, anstatt alle Daten bei sich nochmal zu speichern. Dann wäre es vom Datenschutz auch schöner. Wissen wir aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie das genau technisch gebaut ist. Oder habt ihr da mehr Infos? Wie es technisch gebaut ist, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, dass sie die Kontoverbindung nur durchleiten und nicht extra speichern. Weil in der Bund-ID ist auch definitiv nicht drin. Also die Datenschutzerklärung deutet auf was anderes hin. Allerdings sehen wir ja das eigentliche Antragsverfahren heute noch nicht, ne? Es ist ein bisschen früh, dass wir uns da eine Meinung drüber bilden könnten. Wir sehen jetzt gerade die Informationsseite. Aber ja, als Auftragsdatenverarbeitung ist eine Firma genannt. Ich glaube, ein Rechenzentrum und eine Firma, oder? Also ja, ein Dienstleister und jemand, der es gebaut hat, ja. Na gut, aber wir diskutieren es ja jetzt hier nicht zuletzt deshalb, weil ich sage jetzt deutschlandweit auf und ab diskutiert wurde, dass man ja eine Anmeldung bei der Bund-ID braucht, also dass man ein Konto bei der Bund-ID anlegen muss, um dann das Formular aufrufen zu können oder nutzen zu können. Und da gibt es halt ein paar Fragen, die in dem Zusammenhang stehen und die machen, glaube ich, jetzt gerade die Diskussion aus. Nämlich einerseits, warum muss ich jetzt Bund-ID anlegen, um an das Formular zu kommen? Kann ich nicht die Identifikation einfach über den Personalausweis alleine machen? Und da gibt es natürlich auch die Spekulation, dass möglicherweise versucht wird, die Bund-ID halt in diesem Zusammenhang ein bisschen zu pushen. Also aus Entwicklungssicht kann ich jetzt schon verstehen, dass man sich da das nicht antun wollte, jetzt die Bund-ID da direkt anzubinden. Dafür gibt es ja gerade so einen Identity-Provider, wie es Bund-ID ist. Problem ist halt, an der hängt momentan ein Postfach, das von dem du auch nicht wegkommst, ja, an dem alles für die Ewigkeit aufgehoben wird, soweit ich das verstanden habe. Also hätte man da lieber mal ein kleineres Brötchen gebacken und einfach nur ein Identity Provider unter id.de hingestellt, gäbe es wahrscheinlich weniger Kritik an der Stelle, ja. Und klar, ist es für dich halt einfacher als Entwickler, wenn du so ein Formular baust, wenn du nur eine Schnittstelle hast, ohne dass du dir wieder so von der Bundesdruckerei wie teuer war's? Mehr als 100.000 oder sowas, ja. Da das alles freischalten lassen an der Stelle, ja. Echt gut. Peter, habe ich jetzt so verstanden, ist es okay, in dem Prozess der Digitalisierung auch mal, das Wort zwangsweise ist irgendwie so hart, aber verpflichtend ein Identitätskonto vorauszusetzen. Ähnlich wie wir das eben mit Elster Zertifikate auf dem Portal haben, ne? Ja, und also sagen wir mal so, im Moment ist das Thema Portalverbund, die Bund-ID oder die interoperable Nutzerkonten, das sind ja die zentralen Elemente unserer Digitalisierung in Bezug auf die Online-Services. Und insofern kann man natürlich schon sagen, das ist eine gute Gelegenheit, weil es ist ein junges Klientel, das oder Zielgruppe, die hier diese Dinge ausfüllt. Die sind normalerweise, unterstellt man immer, digital affiner, haben als Studierende sicher auch den Weg zum System, mit dem man das Ganze machen kann. Also von dem her ist es so, dass es da schon Gründe gibt, sowas mit einzusetzen. Auf der anderen Seite, das, was der Andi vorher gesagt hat mit dem Postkorb, man kann das natürlich auch positiv sehen. Der Postkorb eröffnet einen Rückkanal für Rückfragen, für Bescheide und alles Mögliche. Der Postkorb ermöglicht auch die Dokumentation meiner Antragstellung. Das heißt, ich habe selber auch einen Beleg, wann habe ich den Antrag gestellt, wie habe ich ihn gestellt. Also man kann das schon vernünftig dann auch bauen und dann kann dieses Konto auch einen Mehrwert entwickeln. Aber der Andi wollte was sagen, oder? Ja. Nein, es ist also dieser Postkorb finde ich datenschutzrechtlich so ein bisschen Grauzone, ja. Da müssen sie auf jeden Fall noch nachbessern. Aber ich verstehe es halt nicht, wenn irgendwie den Großteil der Studierenden sind, dass man dann nicht einen Identity Provider oder in die Wahl lässt, ja. Log dich mit deiner Uni-Kennung ein oder nimm eine Bund-ID jetzt für die Schüler, wo die Schulen so eine Infrastruktur nicht am Ding haben. Aber Thorsten meldet sich. Ich glaube, man hat sie es hier etwas einfacher gemacht und hat gesagt, wir machen alles über die Bund-ID, weil man hätte für die Studenten schön das Studentennetzwerk benutzen können. Ja, wunderbar. Aber damit decke ich halt nicht alle ab. Damit decke ich die Studenten ab. Da habe ich die ganzen Auszubildenden nicht mit dabei. Oder was mache ich mit Studenten, die an Fachhochschulen und sowas studieren? Die sind auch nicht im Universum. Alles mit drin. Die sind irgendwie mit drin. Alles. Auf jeden Fall, Auszubildende sind auf gar keinen Fall mit drin. Also, Richtig. Die haben ja teilweise noch nicht mal Rechner. Und deswegen finde ich den Weg über die Bund-ID schon sehr, sehr sinnvoll, dass man das macht. Mein Kritikpunkt an der Stelle ist ja, man hätte es ohne viel Aufwand, ja, einfach mit mehreren Identity-Providern da machen können. Ja, kannst du Bund-ID wählen, in der Bund-ID kannst du dann Elster-Zertifikat, Ausweis, ja, hast dann noch zwei, drei andere Optionen an der Stelle, wie du dich da einloggen kannst, aber du hättest es ohne viel Aufwand, weil es derselbe technische Standard unten drunter ist, auch noch mit dem die Identifizierung auch über das deutsche Forschungsnetzwerk da, über das AI von denen machen können. Ich habe tatsächlich dann mal nachgefragt auf Twitter gestern in der Vorbereitung und die haben sogar geantwortet und die haben sich angeblich sogar unterhalten, also die Dienstleister und das BMBF, haben dann aber wieder festgestellt, ich hatte vorhin diesen Anforderungen aufgeführt, es ist wichtig, dieser Stichtag, ja, dass sie zum 1. Dezember Studierender waren und das kann dieser Endpunkt halt nicht, sondern der kann nur sagen, bist du jetzt gerade Studierender, hast du Studierendenstatus, ja. Aber so weit zu denken, dass man das dann einfach als Identity Provider mitnehmen könnte, war es da wieder nicht. Ja? Und also aus meiner Sicht vergeudete Chance und dann hätte man sich jetzt diesen Bund-ID-Zwang-Diskussion erspart, hätte man das einfach da mit reingenommen. Ja, ich habe gerade die Datenschutzerklärung offen. Ich finde da einige Dinge viel problematischer als das Thema Bund-ID und Identity Provider. Das eine problematisch: und warum wird der Referrer mitgespeichert? Vollkommen irrelevant. Das ist nur eigentlich für Marketingzwecke sinnvoll und Marketing macht ja die öffentliche Verwaltung nicht oder sollte sie nicht tun. Das heißt, es geht überhaupt niemandem was an, von welchem Referrer man kommt. Und was noch viel problematischer ist, ist das ganze Thema Cloudflare. Ja, wir haben in Deutschland auch CDNs, die in Deutschland gehostet sind, und die man ganz einfach anbinden kann, genauso über die ähnliche API wie Cloudflare, warum müssen dann deutsche Verwaltungsdaten in die USA geschickt werden? Alle CDN-Anbieter sind aufgekauft von am Ende US-Firmen, leider. Ja, alle großen Ja, jeder Kleine, der da ist, wird ständig aufgekauft von irgendjemand anderem. Und es ist gerade echt schwierig, einen CDN-Anbieter zu finden, der nur in deutscher oder in europäischer Hand ist. Also klar, das, ich glaube, das, auch der Referrer und so weiter, ist halt einfach, ist halt das Standardding von Cloudflare an der Stelle. Ich weiß nicht, ob ein Akamai, bei dem kann man es sicher abschalten. Ja, den kenne ich jetzt bei uns aus der Arbeit, der da halt benutzt wird. Sind da, glaube ich, auch der größte Kunde an der Stelle. Aber was gibt's, was benutzt ihr so in der Arbeit für CDN-Anbieter außer Cloudflare? Also Bunny ist, glaube ich, slowenisch. Key CDN ist, glaube ich, sogar deutsch. Miro ist auch deutsch. Es gibt schon ein paar. Aber halt nicht in der Größe dann sozusagen. Oder warum wird der Dienstleister gerade Cloudflare genommen haben? Ich glaube, in der Datenschutzerklärung steht auch, dass es eine DDoS Prevention eigentlich ist, die hier von Cloudflare gekauft wird. Ja, das ist halt ein Feature, was deren CDN mit drin hat, was aber jedes CDN inzwischen drin hat. Ja. Ja, jedes größere zumindest, ja. Also ich glaube, hier trifft auch ein bisschen Unverständnis aufeinander für eine Einmalzahlung, so heißt das Ganze ja, wird also jetzt ein dauerhaftes Konto eingerichtet. Ich glaube, das kann so ein bisschen, außerdem haben wir, glaube ich, bei den jungen Leuten definitiv mittlerweile ein Misstrauen gegenüber den Fähigkeiten der öffentlichen Verwaltung, Digitalisierung gut zu machen. Ich glaube, da ist, muss man Vertrauen überhaupt erst aufbauen. Und dann ist es eben auch irgendwie unbequem mit der Bund-ID, wenn ich das mal so sagen darf. Also wenn du ein junger Mensch bist, mit der E-ID noch nie Kontakt hattest, Elster-Zertifikat hast du nicht. Also ja, gerade die alte Version hat mir ja vorhin auch in den Neuigkeiten diesen Ausfall, der dann diese Wartungszeiten, die jetzt dann doch noch nicht live gehen. Aber wir gehen mal davon aus, wenn die Folge rausgeht, ist dann schon die neue Version auch da. Da ist es ja schon mal besser, ja. Und das, was viele Leute von Usability kritisiert haben, ist dann anscheinend ja schöner. Aber natürlich der gesamte Workflow, ja. Also es ist halt jetzt der erste Kontakt für die Studierenden wahrscheinlich, ja, mit der Bund-ID, weil sie halt keine Steuererklärung abgeben, im Gegensatz zu allen, die schon die tiefer im Arbeitsleben stecken, ja. Ja, und ob die sich beschweren, wirklich repräsentativ für alle Seiten sind, wage ich mal zu bezweifeln. Also ist die Aufregung so groß, dass du, Peter, dass du denkst, ne? Also meine Tochter hat sowohl ein Elster-Zertifikat als auch eine EID im Personalausweis. Und die hat sie nicht von mir aufgeschwatzt bekommen, sondern ich habe das letztes Mal durch Zufall mitgekriegt. Also die hat einfach einmal irgendwie, glaube ich, einen Wohngeldantrag oder was gestellt und ihre Steuererklärung abgegeben. Und dafür hat sie es dann als auch sinnvoll angesehen und hat das Ganze dann gemacht. Und ich war eher erstaunt, dass es gehabt hat, aber sie hat das als absolut gar kein Thema gesehen, sondern für sie war das absolut selbstverständlich. Hat sie es ohne dich gemacht oder dich gefragt? Ja. Nein, ich sage, ich habe es gar nicht mitbekommen und habe es erst später dann sozusagen mit ihr diskutiert. Da war sie aber schon fix und fertig. Also die hat das ohne Probleme gemacht. Also ich habe da nicht gepusht oder so oder Nudging, wie das heute so schön heißt, betrieben. Also ich verstehe auch nicht, warum immer so auf dieser Bund-ID rumgehackt wird. Also wenn ich eine Bund-ID habe oder wenn ich diese Systeme schon habe, ja, dann muss man es auch irgendwie verwenden, sonst können wir es uns sparen. Und wenn wir nicht irgendwo anfangen, gibt es immer Möglichkeiten zu sagen, ich könnte den Antrag auch ohne Bund-ID stellen. Es macht den Prozess halt unnötig kompliziert, ja, weil du dann wieder einen Sonderfall und wieder einen Sonderfall einbauen musst, ja. Ja, auf der anderen Seite wissen wir, was die Bund-ID nun wirklich konkret ist. Ich meine, wir haben DE-Mail gehabt, die dann einfach als sicher bezeichnet worden ist, wo wir es dann wussten, dass es eigentlich nicht ist. Das meine ich mit diesem Vertrauen. Wir haben jetzt so viele solche Projekte halt irgendwie gehabt, die nicht gut liefen. Auch wenn die Bund-ID vielleicht wirklich gut gemacht ist, muss man es wahrscheinlich wirklich erklären. Also die Bund-ID, da weiß ich ziemlich genau, was das ist, weil zufällig arbeite ich bei der AKDB, die diese Bund-ID entwickelt. Und das Ding funktioniert. Das funktioniert ja genauso gut in Bayern als Bayern-ID. Es läuft und es hat gigantisches Potenzial, weiter ausgebaut zu werden. Ist es nicht eher auf Basis von einer Open-Source-Implementierung von diesem Sammelprotokoll Shibboleth gebaut? Auf Shibboleth, genau. Ja, genau. Also SML, Sammel ist das Protokoll dahinter. Ja, sieht man auch in den URLs immer so. Shibboleth ist eine Open-Source-Implementierung davon, die auch in den Unis eingesetzt wird. Das heißt, viele Studierende benutzen die auch schon. Ja? Sie wissen halt nur nicht, dass es dahinter ist. Und am Ende ist es halt einfach, dass das Marketing oder das einfache Erklären, was ein Identity Provider und so ein SSO-Dienst heutzutage ist, das Problem. Ja, das siehst du jetzt auch in den ganzen Second-Factor-Dinger, die Leute plötzlich einrichten müssen. Selbst für die Ratsinformationssysteme müssen sie das nehmen. Und die Leute sind echt überfordert, weil sie nicht wissen, was ist denn ein zweiter Faktor. Und genau dasselbe Problem hast du hier halt auch. Ja, im Zweifel könnte man die Bund-ID natürlich noch erweitern, um verschiedene andere Login-Möglichkeiten. Also die Bund-ID bietet sowieso momentan Benutzername, Passwort und EID an. Und wenn wir uns die Bayern-ID anschauen, was technologisch genau das Gleiche ist, die bieten zusätzlich noch eine zertifikatsbasierte Anmeldung, die ähnlich dem ESTA-Zertifikat sind. Das heißt, man hat schon verschiedene Möglichkeiten. Auch das macht die Bund-ID. Also das sind diese vier Variante. Ja. Du hast irgendwie deinen Personalausweis, du hast die EU-Entität für nicht-deutsche Leute, du hast das ESTA-Zertifikat und Benutzername und Kennwort. Ja. Was, kennt ihr diesen dritten Weg, wenn du kein ESTA-Zertifikat und keine EID zur Verfügung hast? Benutzername und Passwort. Gerade auf die. Und weißt du, wo du die herkriegst? Benutzername und Passwort. Du suchst dir selber aus. Nee, da steht leider drin, das Benutzername wäre der Code für den Antrag. Ah. Und das Passwort ist dann eine PIN und die bekommst du von deiner Ausbildungsstätte, was in meinen Ohren sich wie so anhört, wie dieses Passwort kennen mehrere Leute. Damit das dann auch funktioniert, durchläufst du offensichtlich ja keinen Registrierungsprozess, sondern du meldest dich damit an. Oh, das ist seltsam. Das ist seltsam, ne? Das ist aber die Anmeldung direkt an dem Verfahren, die umgeht die Bund-ID an der Stelle. Das ist genau die. Schaut mal in die FAQs, da steht das wirklich drin. Okay, also ich habe das verstanden, dass das der Workaround ist für die eben genau die Bund-ID nicht machen wollten. Weil, also Elster geht mit Bund-ID im Verbund, der Personalausweis geht mit Bund-ID und für die das nicht machen wollten oder nicht machen können, warum auch immer, für die, glaube ich, gibt es diesen Workaround mit diesem Passwort, aber das ist dann direkt im Verfahren. Das ist, glaube ich, nicht über die Bund-ID. Also das ist nicht Benutzername und Passwort, so wie es in der Bund-ID ist. Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich wage zu widersprechen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Also die Bund-ID ist wirklich Pflicht. Okay, es gibt dann können drei wir einfach Wege, mal, sie nur, zu mal so aufrufen, wer es besser ja. weiß als wir aus den FAQs, bitte in die Kommentare schreiben. Vielleicht jemand aus dem Projekt? Ja. Ich weiß, dass die Hersteller zuhören. Also die Hersteller haben ja schon von dieser Einmalzahlung200.de-Seite meinst du jetzt? Ja, wenn ihr könnt, dann wäre das total toll, mal die andere Sichtweise mal zu hören, wie entstand das Projekt. Ich denke, es geht auch viel um Zeitdruck und dergleichen. Ne? Aber jetzt nochmal eine andere Frage aus technischer Sicht. Könnte so eine Webanwendung, wie wir sie jetzt haben, auch direkt, ohne dass es über den Server von der Anwendung konkret geht, was an FitConnect schicken und dass sozusagen die Daten gar nie durch den Dienstleister, der jetzt das Formular macht, durch müssen, sondern direkt? FitConnect ist ja bloß die Verbindung zum Backend. Das ja, heißt, könnt, alles, was ich also das Frontend könnte nicht direkt mit dem Backend reden, oder? Mit dem FitConnect Backend. Doch. Das sogar geht. Sogar Ende zu Ende verschlüsselt. Ja, dann. Vielleicht machen sie es ja auch so. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das fertig konzeptioniert ist und auch schon einsatzfähig. Ich glaube, sie haben noch Probleme, ihre JavaScript-Bibliothek an der Stelle fertig zu kriegen. Die müsste man dann selber schreiben. Aber grundsätzlich gibt das Konzept es her. Ich habe das auch in unserer E-Government Podcast Afterwork Gruppe mal behauptet, dass es nicht ginge. Da hatte der Marco Holz viele Argumente und vehement. Da ist er gesagt, nicht auch PO für die FitConnect oder einer der POs, seit ich informiert bin? Ja, okay. Also für mich ist die Diskussion auf einer anderen Ebene eigentlich schräg, nämlich jetzt regen sich alle auf, dass man jetzt ein gewisses, jetzt nehme ich das Wort nochmal im Mund, Nudging in Richtung Bund-ID betreibt. Und auf der anderen Seite ist das in diesen berühmten Lage der Nationen Folgen vom Sommer letzten Jahres ist genau die Idee geäußert worden, wie man den Kollegen, den du auch kennst, Thorsten, aus Dänemark gefragt hat, was müsste denn Deutschland tun? Und dann hat der gesagt, ja, genau sowas. Und im Podcast ist dann das Beispiel BAföG-Antrag genannt worden. Und zwar genau mit der Begründung, dass man gesagt hat, okay, die Studierenden wären eine ideale Zielgruppe, weil sie eben, weil eben alle Kriterien sozusagen auf sie gut zutreffen. Also das heißt, der BAföG-Antrag, der, sage ich mal, ziemlich gleich den Personen Kreis auch betrifft, der jetzt hier an der Stelle genannt ist, der ist da als absolutes Musterbeispiel quasi genannt worden, um eine solche ID oder den Personalausweis stärker zu pushen. Also von dem her, ich habe so immer das Gefühl, macht man es nicht, wird man kritisiert, macht man es, wird man auch kritisiert. Okay, natürlich geht es auch darum, es richtig zu machen, aber irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass wir bei uns in Deutschland immer irgendwie von der einen oder von der anderen Seite eine Fraktion finden, die das Ganze sich immer wieder vornehmen kann und sich darüber aufregen kann. Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, wasch mich, aber mach mich nicht nass, ne? Hm. Wir bejubeln es, wenn es andere tun. Ich verstehe das. Ich habe übrigens die Passage gefunden. Soll ich die mal kurz zitieren? Zitiere mal kurz, aber dann gehen wir später, direkt danach weiter ins nächste Thema. Okay, also sollten Verantwortliche zuhören, wäre das ein interessanter Punkt, um anzuknüpfen. Hier steht also unter dem letzten FAQ-Punkt, der da heißt, ich kann die Online-Ausweisfunktion meines Ausweises nicht nutzen, was soll ich tun? Wenn Sie keine dieser Möglichkeiten zur Verfügung haben, in dem Falle ist der Ausweis und das Zertifikat, das Elster-Zertifikat gemeint, können Sie anstelle der elektronischen Identifizierung Ihren Zugangscode zusammen mit einer PIN nutzen. Die PIN erhalten Sie in diesen Fällen separat von Ihrer Ausbildungsstätte. Für die Anmeldung mit dem Zugangscode und der PIN benötigen Sie ebenfalls ein Bund-ID-Konto. Sollten Sie noch keins haben, können Sie das hier anlegen. Wählen Sie in diesem Fall die Variante Registrieren mit Benutzername und Passwort. Ihr versteht meine... Ich verstehe es. Ich kann mir aber trotzdem immer noch vorstellen, dass Benutzername und Passwort und Benutzername und PIN in dem Fall nur Wortgleichheiten, aber nicht das identische Merkmal sind. Also es kann durchaus sein, dass da am Schluss für das Formular selber dann nochmal ein Benutzername oder PIN abgefragt wird. Also, und das nicht die Bund-ID ist, weil das Anlegen der Bund-ID funktioniert ja so, dass ich mir einen freien Namen wähle und dass ich mir ein freies Passwort wähle. Also das, und ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendeinen anderen Eingang gibt an der Stelle. Also wenn ich jetzt auf diese Registrieren mit Benutzername Kennwort klicke, dann wird halt alles abgefragt. Ich muss eine Mailadresse angeben, ich muss meine komplette Adresse angeben, meinen kompletten Namen und halt dann ein Kennwort mir aussuchen. Ja, und ich glaube, beim Benutzernamen ist meine Mailadresse an der Stelle. Ja. Also dass da jetzt virtuelle Accounts, ja, könnte man so auslegen, aber wie du sagst, ja, sollen die Leute, die es geschrieben haben, mal antworten drauf. Genau, dann gehen wir weiter zum nächsten Thema. Und zwar, wir haben einen Kommentar bekommen auf unsere Monatsschau vom Januar, und zwar von Wolfgang, und er schreibt, Hallo e-Government-Team, zum Thema Elster.de und Grundsteuer hat er zwei Fragen geschrieben. Erstens, was ist eure Einschätzung zum Effekt eines Digitalisierungsschubs durch die Notwendigkeit der Einrichtung eines Elster-Kontos und damit die erzwungene Teilnahme an digitalen Prozessen? Bei der Website Grundsteuer für Privateigentum kann ja ebenfalls mit Elster identifiziert, authentifiziert werden. Das ist ja im Prinzip das, was wir gerade eben auch schon angesprochen hatten. Geht in Richtung Nudging, in Richtung Bund-ID. Also generell würde ich sagen, jeder Prozess ist digital, wa? Weil es gibt eine Ja- oder Nein-Entscheidung und damit 0 oder 1. Ja, egal, ob du es auf Papier machst oder im Computer, Prozess ist digital. Okay. Ja, ich glaube, an der Stelle ist, wie der Thorsten gerade so schön gesagt hat, dasselbe Thema, das wir gerade gehabt haben. Auf der anderen Seite sage ich hier ganz banal, wenn man die Grundsteuer als Beispiel nimmt, dann ist es halt schlicht und einfach auch ein Steuerkonto, also dann ist es auch das Steuerkonto und das ist ja dasselbe Steuerkonto und insofern ist es so, dass hier halt das gleiche Instrument, das für die Einkommensteuererklärung genutzt wird, auch für die Grundsteuer genutzt wird. Und das ist aus meiner Sicht nur konsequent und wenn man mehr Leute auf das Elster-Konto bringt für die Grundsteuer, dann machen die vielleicht irgendwann auch ihre Einkommensteuererklärung digital oder umgekehrt, wer schon seine Einkommensteuer digital macht, der hat auch überhaupt keine Einstiegshürde mehr, um für die Grundsteuer die Angaben zu machen. Ich hätte da ganz andere Probleme, weil halt an der Stelle wirklich, wie oft kritisiert worden ist, die Werte abgefragt worden sind, die eigentlich der Staat schon hat, oder das Formular 1:1 völlig ohne Nachdenken umgesetzt worden ist, oder so. Also solche Sachen hätten mich eher gestört, aber die Idee, dass man das Elster-Konto verwendet, um die Daten für die Grundsteuer zu melden, ist genau die gleiche Idee, die halt für die Einkommensteuer auch da ist, und das ist ja nur konsequent. Aber erzogen war es in dem Fall nicht, oder? Du konntest deine Grundsteuererklärung auch per Papier abgeben. Ja, du konntest es per Papier abgeben. Und wie gesagt, das Verrückte ist das, dass die Fragen im Online-System und das Ausfüllen des Papiers quasi parallele Vorgänge sind. Also ich habe unter anderem mit einem geredet, der gesagt hat, er hat das alles ausgefüllt gehabt im Papier, ich habe mit ihm geredet, sondern das ist ja im Bits und so Podcast auch diskutiert worden. Die haben das erst im Papier ausgefüllt und dann haben sie es doch online ausgefüllt und das heißt 1:1 vom Papier einfach online eintragen können. Also die Arbeit ist immer dieselbe, weil das ist das gleiche, also es sind die gleichen Fragen, der gleiche Ablauf, das hätte man sicher auch anders machen können, aber also so gesehen ist das aus meiner Sicht ja nur konsequent und insofern ist das für mich auch richtig. Und einmal kommt der Druck halt mehr oder das Nudging mehr von der Seite der Grundsteuer und das andere Mal kommt es halt mehr von der Seite der Einkommensteuer. Aber am Schluss fließt es im selben Konto zusammen. Okay, gehen wir weiter zur nächsten Frage von Wolfgang. Bessere, leichtere digitale Formulare können das Tätigkeitsfeld von zum Beispiel Steuerberaterinnen einschränken. Ist es Aufgabe der Digitalisierungspolitik, dieses Ökosystem Wertschöpfungskette mitzudenken und eventuelle Formulare nicht zu einfach zu gestalten? Also, okay. Ich will jetzt zuerst antworten. Nein. Ja. Genau, als Bürger hier, ja, ich möchte, dass der Prozess möglichst einfach ist, wenn wir das Grundsteuerbeispiel nehmen. Die Daten waren ja größtenteils irgendwo anders, in irgendeiner anderen Verwaltung schon da. Ja, warum wird das nicht automatisch da abgeholt und da eingefüllt oder sowas? So wie es halt bei der normalen Steuererklärung für den Arbeitnehmer ja inzwischen auch größtenteils der Fall ist. Ja, warum designt man den Prozess nicht gleich so, anstatt hat man sich da als Verwaltung sehr einfach gemacht und fragt alles direkt nochmal von dem Auszufüllenden ab, ja, was ja kein guter, von der Usability her, kein guter Prozess ist. Ja. Das sehe ich auch so. Also eigentlich brauchen wir die Steuerberater, die begründen quasi ihr System oder ihre Wertschöpfung auf der Komplexität und der Kompliziertheit unseres Steuersystems. Und wenn es da einfacher wird, ist doch nur gut. Für uns Bürger, ja. Für uns Bürger, ja. Also ich habe, glaube ich, mal in den Nullerjahren gelesen, dass die Lobbyausgaben von Steuerberatern oder überhaupt von der Steuerbranche in Europa größer waren damals als von Apple, Google und Co., um zu verhindern, dass diese vorausgefüllten Formulare stattgefunden haben oder dass dieser Weg gegangen wird. Das war in Spanien und Luxemburg und dergleichen schon sehr viel früher da. Und ich glaube, auch Deutschland geht gerade diesen Weg, vorausgefüllte Formulare zu haben. Es gibt immer Leute, die Bedarf an Steuerberatern haben. Aber Angestellte, die keine besonderen Umstände haben, die sollten da relativ schnell durchkommen können, oder? Glaube ich auch. Also ich würde halt einfach auf das verweisen, was wir vorher bei dem Thema Digitalcheck schon gehabt haben und nochmal auf die Rolle des Normenkontrollrats. Und wenn man da also auch auf die Homepage des Normenkontrollrats schaut, dann steht da halt ganz klar drin, dass es Aufgabe des Gesetzgebers ist, dass die Folgekosten für die Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft, Verwaltung methodengerecht und verständlich dargestellt werden und dass für die Zielerreichung ein möglichst bürokratie- und aufwandsarmer Weg gewählt wird. Also das heißt, die Ziele, die der Normenkontrollrat quasi hat, die sollen ja den Gesetzgeber beim Erlass der Gesetze unterstützen und dann ist die Maßgabe für den Gesetzgeber an der Stelle ziemlich klar definiert, nämlich bei der Digitalisierung soll es einfacher werden und nicht schwieriger. Genau, dann vielen Dank Wolfgang für die Kommentare und wir gehen weiter zum nächsten Thema und zwar in Hausmeisterthemen. Die bleiben heute relativ kurz und zwar der Veranstaltungskalender funktioniert wieder und wird auch ordentlich befüllt von mir und ist tatsächlich auch abonnierbar und datet auch inzwischen die neuen eingepflegten Veranstaltungen ab. Also hier findet man verschiedenste Veranstaltungen unserer Branche und kann sich dann überlegen, ob man dran teilnimmt oder nicht. Gibt's auch als Kalenderfeed, habe ich gesehen, oder? Genau. Und jetzt Andi. Ja, genau. Ich darf für den Open Data Day werben. Der ist, ich glaube, es ist eigentlich eine ganze Woche, aber es gibt eine Karte, auf der kann man schauen, wo bei sich in der Nähe ein Open Data Day stattfindet. Konkret, wir machen natürlich jetzt für die Münchner Instanz davon Werbung. Und zwar, das ist am Samstag, den 4.3. Und zwar, das ist am Samstag, den 4.3. Ja, so ab 9 Uhr kann man aufschlagen. Programm geht dann 9.30 Uhr los. Es gibt einen Vortrag zum Open Data Portal Bayern von der BALT, einen Vortrag zum Datenangebot der LRM, vor allem das Open Data Portal von München und das Geoportal. Und dann gibt es irgendwie Workshops, immer drei parallel, einen zu einer City API und Wikidata. Disclaimer, der ist von mir. Dann gibt es noch was zu Überholabständen, Messen mit dem Open Bike Sensor und einen Workshop von Coral 8, die sich da auch vorstellen. Dann ist Mittagspause und danach gibt es einen Vortrag vom Bayerischen Tourismus. Da gibt es ja, glaube ich, diese Linked Data Initiative, die jetzt gerade fertig geworden ist. Ich hoffe mal, die werden da ein bisschen was erzählen und auch offene Daten bereitstellen. Und dann gibt es wieder vier parallele Workshops. Einen vom InnoLab mit Open Data zur KI. Einen, wie man Open Data mit dem Earl Package Shiny auswertet. Und eine Workshop vom weiteren Workshop vom ImmunLab der LRM, wie man denn Daten spenden kann als Ergänzung oder Konkurrenz zu Open Data. Ich glaube, da muss ich dann mal reingehen und mitdiskutieren. Genau, das Ganze endet dann irgendwie 16.30 Uhr und ist immer ganz nett, mal die Leute, die man sonst halt nur so aus Social Media oder von Mailinglisten kennt, mal persönlich zu treffen. Also wenn ihr in München seid oder schaut einfach auf die entsprechende Karte, die in den Shownotes verlinkt ist, ob bei euch in der Gegend was ist. Also ich weiß zum Beispiel von Karlsruhe, dass da was ist, aber auch noch ein paar andere Städte. Genau. Vielen Dank. Und dann komme ich zu meiner neuen Rubrik. Wenn ich schon einen neuen Kalender habe oder wenn der Kalender wieder funktioniert, dann erzähle ich ganz schnell, was es für Termine im März gibt. Und zwar geht es los am 2. März mit dem Sovereign Cloud Stack Community Hackathon. Der ist in Nürnberg. Dann ist ab 4. bis 10. März ist der Open Data Day. Am 4. März der Open Data Day Hackathon von München. Dann am 7. März gibt es von der NEGZ die Vorstellung der Studie Angst im Wandel, Transformationspotenziale für die öffentliche Verwaltung. Am 8. März ist Hessen Digital. Auch am 8. März ist E-Government Kommunal Virtual Konferenz, also das ist von der E-Government Computing. Am 9. März ist das Treffen der Next Communities Machine Learning und KI und Digitalethik. Auch am 9. März ist wieder E-Government Afterwork. Am 16. März ist Treffen der Next Community interne Beratung. Am 28. März N3GZ Kneipenabend vor dem Fachkongress des IT-Planungsrats. Am 29. und 30. März ist der 11. Fachbundkongress des IT-Planungsrats. Am 31. März bis 1. April ist N3GZ Frühjahrstagung in Frankfurt am Main. So, das war's soweit mit den Terminen. Und jetzt kommen wir zu Unterstützerinnen. Ich bedanke mich in diesem Monat bei Heinz, bei Kalli, bei Nils, bei Michael, bei Sascha, bei André, bei Madeleine und Tobias, bei Florian und bei Felix. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch, Andi, Ingo und Peter. Gerne. Und euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wünsche ich euch einen schönen Abend oder je nachdem, wann ihr uns hört. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao. Zuhören. Informationen zu den weiteren Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet den eGovernment-Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr ihn gefunden habt oder anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von Podcast.com.